Zur Verurteilung der gegen die TV-Jacke gerichteten gemeinsamen Militärübung der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas Ulti Freedom Garden gaben die neue Sozialistische Partei Rumäniens und die Allindische Gesellschaft für Freundschaft mit Korea am 24. und 22. August jeweils eine Erklärung und das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuche-Ideologie-Studentengruppe am 20. August eine gemeinsame Erklärung ab. Und die schweizerischen Organisationen unterstützten in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 18. August die Stellungnahme des Sprechers der Panmunjom-Vertretung der koreanischen Volksarmee.